Kapitel 8. Die Patientenvorstellung. Übung 8.5. Beispiel. Fallpräsentation Carsten Weber. Nachdem Frau Dr. Fiori den Patienten Carsten Weber in der Notaufnahme gesehen hat, die Anamnese erhoben und den Patienten körperlich untersucht hat, ließ sie eine Computertomographie des Kopfes anfertigen, bei der sich keine Hinweise auf eine intrazerebrale Blutung oder eine Infarktdemarkierung fanden. Nun geht es um die wichtige Frage, wie der Patient weiter behandelt werden soll. Konkret darum, ob eine intravenöse Lyse durchgeführt wird oder nicht. Die Indikationsstellung ist eine fachärztliche Aufgabe und erfordert eine Rücksprache mit dem Oberarzt im Hintergrund. Da es bei der Indikationsstellung zur Lysetherapie auf die Zeit seit dem Auftreten der Schlaganfallsymptome ankommt, konzentriert sich Frau Dr. Fiori auf die wesentlichen Aspekte. Um 17.15 Uhr ruft sie ihren Oberarzt im Hintergrunddienst, Herrn Dr. Moritz Harms, an. Guten Tag, Herr Harms. Ich habe hier in der Notaufnahme einen Patientenfall, den ich gerne kurz mit Ihnen besprechen möchte. Guten Tag, Frau Fiori. Erzählen Sie. Vom Rettungsdienst wurde der 69-jährige Herr Weber gebracht, mit Verdacht auf einen zerebralen Infarkt rechts hemisphäriell bei einem sensomotorischen Hemisyndrom links mit einem NIHSS von 8 Punkten. Es handelt sich um einen Wake-up-Stroke. Der Patient bemerkte die Symptomatik um 16 Uhr. Zuletzt symptomfrei war er vor seinem Mittagsschlaf gegen 15 Uhr. Bisher keine spontane Besserung der Symptomatik. Wir haben also einen Schlaganfall im Lysezeitfenster. Im CCT haben die Radiologen in der ersten Auswertung keine Blutung und auch keine Infarktdemarkierung gesehen. Ein Densimedia-Zeichen fehlte. Anamnestisch und labordiagnostisch ergaben sich bisher keine Kontraindikationen, sodass ich eine Lysetherapie durchführen würde. Also kein Schlaganfall, keine größere Operation, keine Blutung in der letzten Zeit? Nein. Und nimmt der Patient blutverdünnende Medikamente? Nein, nur Torazimid und Ipratropiumbromid als Dosiererosol. An Vorerkrankungen sind bisher nur ein arterieller Hypertonus und eine COPD bekannt. Keine Herzrhythmusstörungen. Im EKG hat er einen Sinusrhythmus. Gut, die fehlende Infarktdemarkierung passt zur frühzeitigen Vorstellung des Patienten. Es besteht ein durchaus alltagseinschränkendes Defizit, sodass wir eine Lyse durchführen sollten. Haben Sie auch eine CTA machen lassen, zumal sich kein Densimedia-Zeichen fand? Nein, wir haben zunächst nur die Nativaufnahmen gemacht. Nun, die Lyse sollten wir dafür auch nicht länger hinauszögern. Aber holen Sie die CTA nach Beginn der Lyse noch nach, falls es geht. Ist bei dem Patienten eine Nierenerkrankung oder Schilddrüsenerkrankung bekannt? Wie sind der Kreatinin- und der TSH-Wert? Nein, keine entsprechenden Erkrankungen bekannt. Kreatinin- und TSH-Wert sind im Normbereich. Dann machen Sie die CTA nach Beginn der Lyse. Sollte sich doch ein größerer Gefäßverschluss darstellen, sollten wir den Patienten in ein Zentrum mit interventioneller Radiologie verlegen, wo zusätzlich eine lokale kathetergestützte Lyse gemacht werden kann. Ansonsten nehmen Sie ihn auf unsere Stroke-Unit auf. Haben wir noch ein Bett für ihn frei? Ja, eins haben wir noch. Dann starte ich jetzt die Lyse und nehme ihn wahrscheinlich erst einmal bei uns auf. Ist gut. Wenn doch noch eine Verlegung nötig wird, geben Sie mir bitte kurz Bescheid. Mache ich. Gut. Vielen Dank für Ihren Anruf. Frau Dr. Fiori gibt dem Krankenpfleger Herrn Müller Bescheid, dass er den Perfusor für die Lysetherapie vorbereiten soll. Als nächstes klärt sie den Patienten über die geplante Maßnahme auf.